Kapitel 6, Teil 1 aus Der Doppelgänge. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Gelesen von Monika Hinrichs-Meyer. Der Doppelgänge von F.M. Dostojewski. Übersetzt von Hermann Röhl. 6. Kapitel. Am anderen Tage, genau um 8 Uhr, erwachte Herr Goldjatkin auf seinem Bette. All die außerordentlichen Erlebnisse des gestrigen Tages und die ganze unglaubliche, seltsame Nacht mit ihren fast unmöglichen Abenteuern stellte sich sofort mit einem Male seiner Denkkraft und seinem Gedächtnisse dar. Eine derartige, grimmige, höllische Bosheit seiner Feinde und namentlich der letzte Beweis dieser Bosheit ließen Herrn Goldjakins Herz zu Eis erstarren. Aber zugleich war dies alles so seltsam, unbegreiflich, absonderlich. Es erschien so unmöglich, dass es tatsächlich schwer war, an diese ganze Sache zu glauben. Herr Goldjatkin neigte sogar selbst dazu, dies alles für einen wesenlosen Fiebertraum, für eine augenblickliche Verwirrung der Einbildungskraft, für eine Verdunkelung des Verstandes zu halten. Aber glücklicherweise wusste er aus eigener bitterer Erfahrung, wie weit manchmal die Bosheit einen Menschen zu bringen vermag. Und wie weit manchmal die Grausamkeit eines Feindes gehen kann, der sich für eine Kränkung seiner Ehre oder seines Ehrgeizes rächen möchte. Dazu kam, dass Herrn Goldjatkins wie zerschlagene Glieder, sein benommener Kopf, sein steifes Kreuz und sein bösartiger Schnupfen bestätigendes Zeugnis dafür ablegten, dass es mit der gestrigen nächtlichen Wanderung und dem, was sich bei dieser Wanderung zugetragen hatte, seine Richtigkeit habe. Und schließlich hatte Herr Goldjatkin auch schon längst gewusst, dass seine Feinde etwas gegen ihn planten und dass da noch ein anderer mit ihnen unter einer Decke steckte. Aber was hatten sie vor? Nach gründlicher Überlegung entschied sich Herr Goldjatkin dafür zu schweigen, sich zu fügen und vorläufig nicht dagegen zu protestieren. Vielleicht beabsichtigen sie nur, mich zu erschrecken, und wenn sie sehen, dass ich nicht darauf reagiere, nicht protestiere, sondern mich ganz ruhig verhalte und alles ruhig ertrage, so werden sie auch aufhören, von selbst aufhören und sogar die Ersten sein, die aufhören. Solche Gedanken gingen Herrn Goldjatkin durch den Kopf, als er, sich in seinem Bette ausstreckend und die gelähmten Glieder wieder zurechtbringend, darauf wartete, dass Petruschka wie gewöhnlich ins Zimmer käme. Er wartete schon eine Viertelstunde lang. Er hörte, wie der faule Petruschka hinter der Scheidewand mit dem Samowar herumhantierte, konnte sich aber nicht dazu entschließen, ihn zu rufen. »Wir können noch mehr sagen«, Herr Goldjatkin fürchtete sich jetzt sogar ein wenig davor, seinem Petruschka Auge in Auge gegenüberzutreten. Gott weiß, dachte er, Gott weiß, wie dieser Schlingel jetzt die ganze Sache ansieht. Er schweigt und schweigt, macht sich aber gewiss seine eigenen Gedanken darüber. Endlich knarrte die Tür und Petruschka erschien mit einem Präsentierbrett in den Händen. Herr Goldjatkin schielte schüchtern nach ihm hin und wartete ungeduldig darauf, was nun kommen werde und ob er endlich etwas über den bewussten Vorgang sagen werde. Aber Petruschka sagte nichts, sondern war im Gegenteil noch schweigsamer, mürrischer und ärgerlicher als gewöhnlich und schielte finster um sich her. Überhaupt war zu merken, dass er mit irgendetwas äußerst unzufrieden war. Er blickte seinen Herrn sogar nicht ein einziges Mal an, was, beiläufig gesagt, bei Herrn Goldjatkin eine peinliche Empfindung hervorrief, setzte alles, was er trug, auf den Tisch, drehte sich um und ging schweigend wieder zurück hinter seine Scheidewand. »Er weiß es, er weiß es, er weiß alles, der Taugenichts«, murmelte Herr Goldjatkin, während er sich anschickte, seinen Tee zu trinken. Aber unser Held richtete an seinen Diener keinerlei Fragen, obgleich Petruschka nachher noch mehrere Male zur Erledigung von allerlei Obliegenheiten ins Zimmer kam. Herr Goldjatkin befand sich in sehr aufgeregter Gemütsverfassung. Er ängstigte sich auch davor, in die Kanzlei zu gehen. Er hatte ein starkes Vorgefühl, als werde ihm dort etwas Unangenehmes begegnen. Wenn man dahin kommt, dachte er, kann einem leicht etwas passieren. Ist es nicht besser, noch ein Weilchen hier zu bleiben und zu warten? Mögen Sie sich dort ohne mich behelfen. Ich will heute hier bleiben, neue Kraft sammeln, mich erholen, über diese ganze Geschichte ordentlich nachdenken und dann den richtigen Augenblick abpassen und Sie alle durch mein Erscheinen überraschen. Während Herr Goldjatkin diese Überlegungen anstellte, rauchte er eine Pfeife nach der anderen. Die Zeit verging, es war beinahe 9:30. »Sieh mal an, es ist ja schon 9:30«, dachte Herr Goldjatkin. »Nun ist es sowieso zu spät zum Hingehen. Und überdies bin ich krank, selbstverständlich bin ich krank, unbedingt krank. Wer will sagen, dass ich nicht krank wäre? Was kann mir passieren?« Und wenn sie auch herschicken, um es feststellen zu lassen, und wenn auch der Inspektor kommt, was kann mir denn in der Tat passieren? Ich habe ja Rückenschmerzen und Husten und Schnupfen, und schließlich darf ich bei diesem Wetter schlechterdings nicht ausgehen, unter keinen Umständen. Ich könnte ernstlich krank werden und am Ende gar sterben. Die Sterblichkeit ist zurzeit überhaupt eine besonders große. Durch solche Erwägungen beruhigte Herr Goljatkin endlich sein Gewissen vollkommen und rechtfertigte sich im Voraus vor sich selbst gegen den Verweis, den er von Andrei Filipowitsch wegen Nachlässigkeit im Dienste zu erwarten hatte. Überhaupt liebte in allen ähnlichen Lagen unser Held es sehr, sich durch allerlei unwiderlegliche Argumente in seinen eigenen Augen zu rechtfertigen und auf diese Art sein Gewissen zu beruhigen. Nachdem er dies also auch jetzt getan hatte, griff er von neuem nach der Pfeife, stopfte sie und fing gerade an, ordentlich zu rauchen. Da sprang er schnell vom Sofa auf, warf die Pfeife hin, wusch, rasierte und kämmte sich schnell, zog die Uniform und alles Übrige an, ergriff einige Akten und eilte nach der Kanzlei. Herr Goldjatkin betrat sein Dienstlokal in der unruhigen Erwartung von irgendetwas sehr Üblem. In einer Erwartung, die zwar unbewusst und unklar, dabei aber doch recht unangenehm war. Bescheiden setzte er sich auf seinen festen Platz neben dem Tischvorsteher Anton Antonowitsch Sietotschkin. Ohne jemand anzusehen oder mit jemand ein paar freundliche Worte zu wechseln, vertiefte er sich in den Inhalt der vor ihm liegenden Papiere. Er hatte sich entschlossen und fest vorgenommen, allem aus dem Wege zu gehen, was ihn zu kompromittierenden Äußerungen herausfordern konnte, also unbescheidenen Fragen, Späßen und unpassenden Anspielungen auf die Ereignisse des gestrigen Abends. Er hatte sich sogar vorgenommen, den Austausch der gewöhnlichen Höflichkeiten mit den Kollegen, das heißt Fragen nach dem Befinden und dergleichen, zu unterlassen. Aber es war auch klar, dass er das auf die Dauer unmöglich aushalten konnte. Die Unruhe und die Ungewissheit über ein ihm nahe bevorstehendes Ungemach quälte ihn stets mehr als das Ungemach selbst. Dies war der Grund, weswegen er trotz seines festen Vorsatzes, sich auf nichts einzulassen und allem aus dem Wege zu gehen, doch manchmal verstohlen und sachte den Kopf in die Höhe hob, heimlich zur Seite nach rechts und links blickte, die Gesichter seiner Kollegen musterte und aus ihnen zu entnehmen suchte, ob etwas Neues, Besonderes vorliege, das ihn beträfe und ihm in irgendwelcher bösen Absicht verheimlicht würde. Er nahm mit Sicherheit an, dass alles, was er gestern erlebt hatte, mit allem, was ihn jetzt umgab, in Verbindung stehe. Er begann endlich in seine Aufregung zu wünschen, es möchte sich doch alles irgendwie entscheiden, nur recht bald, wenn es auch auf ein Unglück hinausliefe, immerhin. Wie gut verstand das Schicksal Herrn Goldjatkins Wunsch. Kaum war dieser in ihm rege geworden, als seine Zweifel auf einmal gelöst wurden, aber freilich auf eine sehr seltsame und unerwartete Weise. Die Tür nach dem Nachbarzimmer knarrte auf einmal leise und bescheiden, wie wenn sie dadurch zum Ausdruck bringen wollte, dass die eintretende Person von sehr geringer Bedeutung sei. Und eine Gestalt, die Herrn Goldjatkin sehr bekannt vorkam, erschien schüchtern gerade vor dem Tische, an welchen unser Held Platz genommen hatte. Unser Held hob den Kopf nicht in die Höhe, nein, er sah diese Gestalt nur ganz flüchtig von unten her an. Aber schon hatte er alles bis auf die kleinsten Einzelheiten erkannt und begriffen. Er erglühte vor Scham und beugte ganz in derselben Absicht seinen armen Kopf in das Aktenstück, mit welcher der von dem Jäger verfolgte Strauß seinen Kopf in den heißen Sand steckt. Der Neuangekommene verbeugte sich vor Andrei Filipowitsch und darauf ließ sich dessen Stimme in förmlich freundlichen Tone vernehmen, in denjenigen Tone, in dem an allen Dienststellen die Vorgesetzten zu neu eingetretenen Untergebenen reden. »Setzen Sie sich hierher«, sagte Andrei Filipowitsch und wies den Neuling nach Anton Antonowitsch Tisch hin. »Hierher, Herrn Goljatkin gegenüber«, mit Arbeit werden wir Sie sofort versehen. Zum Schluss machte Andrei Filipowitsch dem Neuangekommenen eine höflich ermahnende Handbewegung und vertiefte sich dann schleunigst in den Inhalt einiger Aktenstücke, deren ein ganzer Haufe vor ihm lag. Herr Goljatkin hob endlich doch die Augen auf, und wenn er nicht in Ohnmacht fiel, so geschah dies nur deshalb nicht, weil er alles schon vorher geahnt, alles schon von vornherein gewusst und in seinem Herzen schon erraten hatte, wer der Ankömmling war. Herrn Goljatkins erste Bewegung war, schnell um sich zu blicken, ob nicht ein Geflüster entstanden sei, ob nicht Witzeleien von der in Büros üblichen Art gemacht würden, ob nicht jemand vor Erstaunen das Gesicht verziehe oder gar vor Schreck unter den Tisch gefallen sei. Aber zu seiner größten Verwunderung war an niemandem etwas derartiges zu bemerken. Das Verhalten seiner Herren Kollegen überraschte ihn. Es schien ihm ganz ohne Sinn und Verstand zu sein. Herr Goljatkin erschrak sogar über dieses auffällige Stillschweigen. Die Wirklichkeit sprach für sich selbst. Die Sache war seltsam, absonderlich, ungeheuerlich. Es war aller Grund zur Aufregung vorhanden. All diese Gedanken gingen Herrn Goljatkin selbstverständlich nur ganz flüchtig durch den Kopf. Er selbst hatte die Empfindung, als ob er auf gelindem Feuer geröstet würde. Und das war sehr erklärlich. Derjenige, der Herrn Goljatkin jetzt gegenüber saß, war der, welcher Herrn Goljatkin gestern so erschreckt, geängstigt, gepeinigt hatte, mit einem Worte. Es war Herr Goljatkin selbst. Nicht jener Herr Goljatkin, der jetzt mit offenem Munde die trocken gewordene Feder in der Hand auf dem Stuhle saß. Nicht jener, der als Gehilfe seines Tischvorstehers fungierte. Nicht jener, der gern in der Menge untertauchte und verschwand. Nicht jener endlich, dessen Gang deutlich sagte, »Tut mir nichts zuleide, dann werde ich euch auch nichts zuleide tun.« Oder »Tut mir nichts zuleide, ich tue euch ja auch nichts zuleide.« Nein, dies war ein anderer Herr Goljatkin, ein ganz anderer, der aber gleichzeitig dem ersten völlig ähnlich war, von derselben Größe, von demselben Wuchse, ebenso gekleidet mit einer ebensolchen Glatze. Kurz, nichts, geradezu nichts war zur vollständigen Ähnlichkeit vergessen, so dass, wenn man sie nebeneinander gestellt hätte, niemand, entschieden niemand gewagt haben würde zu entscheiden, wer eigentlich der wirkliche Goljatkin und wer der falsche sei, wer der alte und wer der neue, wer das Original und wer die Kopie. Unser Held befand sich, wenn dieser Vergleich möglich ist, jetzt in der Lage eines Menschen, über den sich ein Schalk lustig macht, indem er zum Spaß heimlich ein Brennglas auf ihn richtet. »Was ist das nun? Ist es ein Traum oder nicht?« dachte er. »Ist es Wirklichkeit oder eine Fortsetzung des gestrigen Erlebnisses? Aber mit welchen Rechte geschieht eigentlich dies alles? Wer hat die Anstellung eines solchen Beamten gestattet? Wer hat dazu eine Berechtigung erteilt? Schlaf ich? Träum ich?« Herr Goljatkin versucht ins Klare zu kommen, indem er sich selbst kniff. Er dachte sogar daran, dies mit irgendeinem anderen vorzunehmen. Nein, es war kein Traum, das stand fest. Herr Goljatkin fühlte, dass der Schweiß stromweis an ihm herunterfloss, dass mit ihm etwas noch nie Dagewesenes, bisher Unerhörtes vorging und dass dieser Vorgang, um das Unglück vollzumachen, eben wegen dieser Neuheit unschicklich war. Denn Herr Goljatkin begriff und fühlte, wie nachteilig es war, bei einem Vorgange, der in dieser Weise den Spott herausforderte, das erste Beispiel zu sein. Er begann endlich sogar an seiner eigenen Existenz zu zweifeln. Und obgleich er vorher auf alles vorbereitet gewesen war und selbst gewünscht hatte, dass seine Zweifel auf irgendeine Weise gelöst werden möchten, so war ihm das Eintreten dieses Ereignisses selbst schließlich doch unerwartet gekommen. Der Kummer drückte ihn nieder und quälte ihn. Zeitweilig war er der Denkkraft und des Gedächtnisses völlig beraubt. Wenn er nach einem solchen Augenblicke wieder zur Besinnung kam, so merkte er, dass er mit der Feder mechanisch und bewusstlos über das Papier fuhr. Da er sich selbst nicht traute, so begann er, alles Geschriebene nachzuprüfen. Aber er verstand nichts davon. Endlich stand der andere Herr Goljatkin, der bisher still und friedlich dagesessen hatte, auf und verschwand zum Zwecke irgendwelcher Besorgung hinter der Tür, die in eine andere Abteilung führte. Herr Goljatkin blickte um sich, aber es war nichts zu bemerken. Alles war still. Man hörte nur das Kratzen der Federn, das Geräusch der umgeschlagenen Blätter und in den von Andrei Filippowitschs Sitze weiter entfernten Winkel leises Gespräch. Herr Goljatkin blickte Anton Antonowitsch an und da aller Wahrscheinlichkeit nach das Gesicht unseres Helden seine jetzige Stimmung widerspiegelte und mit dem ganzen Charakter des Vorgangs harmonierte, folglich in gewisser Beziehung sehr merkwürdig war, so legte der gutmütige Anton Antonowitsch die Feder hin und erkundigte sich in besonders teilnahmsvoller Art nach Herrn Goljatkins Gesundheit. Ende von Kapitel 6, Teil 1.